herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochentisch. Diesmal die Woche 20 am 15.05.2011. Und tja, jetzt würdet ihr wahrscheinlich denken, was, wie? Was sagt denn der jetzt am Anfang? Aber ich freue mich auf später schon wieder. Und ja, deswegen möchte ich auch gleich zum Thema kommen. Ja. Heute ganz ohne große oder Abschweifungen, ja, wie ich es sonst immer mache. Weil ein paar Themen sind dabei, wo doch ein bisschen länger vielleicht in Anspruch nehmen, zumindest länger als normalerweise so der Durchschnitt bei mir ist mit dem Thema. Aber eins davon ist nicht Microsoft kauft Skype. Aber wen will ich das trotzdem? Denn es, ja, es ist schon bedenklich, ja. Also Skype ist ja ein plattformübergreifendes System oder eine plattformübergreifende Software, die eben halt hauptsächlich ja durch die große Verbreitung Erfolg hatte eben. Ne? Ist ja ganz, ganz wichtig bei so einer Software wie Skype zum, ja, ich möchte fast sagen, Telefonieersatz, aber halt auch Audio-Video-Chat. Da ist natürlich wichtig, dass möglichst viele Leute das haben. So, jetzt hat Microsoft das Skype gekauft und ja, ganz klar, die Angst ist natürlich da. Wie werden jetzt in Zukunft andere Plattformen außer Windows und Windows Phone 7 unterstützt? Taktisch, die haben ziemlich viel Geld hingeblättert, ja, also Microsoft. Viele Experten sagen da zu viel. Ja, es wäre also Geld zum Fenster rausgeworfen. Allerdings, die Strategie scheint mir ziemlich klar zu sein. Man möchte etwas haben, was zum Beispiel auch jetzt gerade die aufkommende mobile Plattform ja, verbessert und ja, Skype auf Windows Phone 7, wenn das schön oder vielleicht sogar von Anfang an integriert ist, ja, vielleicht lassen wir mal ein bisschen spekulieren. Eine neue Version, eine verbesserte Version von Windows Phone 7, das gleich in der Firmware quasi mit einem Skype-Client kommt, und das ist wäre eine direkte Konkurrenz zu eben FaceTime oder so, ne? FacePalm oder eben GTalk. Und das wäre schon eine interessante Sache. Bisher war das MSN da ja, sag ich mal, die Haupt Ausrichtung bei Microsoft, aber so in größten Teilen der Welt wurde das eben überhaupt nicht so gut akzeptiert. Wundersamerweise hier in unserem Breiten ist Microsoft Network MSN noch relativ verbreitet. Das sieht in den USA aber ganz anders aus. Da nutzt eigentlich kaum noch jemand MSN-Chat. Gut, jetzt hat man eben diesen Skype-Client. Was kann man jetzt damit machen? Oder was kann Microsoft damit machen? Eben ins System integrieren und dafür sorgen, dass so eine gewisse Exklusivität vorhanden ist. Sie haben gesagt, ja, andere Plattformen werden jetzt erstmal davon nicht betroffen sein. Aber wo wird die Hauptentwicklung stattfinden? Und die wird ganz klar auf Windows sein. Ja, Windows Phone 7. Wie sieht es mit den anderen Plattformen aus? Linux, das ist das große Fragezeichen. Mac wird sicherlich unterstützt werden, aber Linux, wird das langfristig dann noch unterstützt werden von Skype? Da müssen wir mal abwarten. Ein Riesenfragezeichen ist dabei Android. Denn Android und Microsoft oder Google und Microsoft sind sich da nicht ganz so ja, einig, ja, sind also momentan ziemlich, würde ich es mal einschätzen, verfeindet, ja, was auch immer wieder die öffentlichen Äußerungen von Microsoft durchblicken lässt. Und da ist jetzt natürlich ein riesen Fragezeichen über der Android-Plattform. Wird Skype weiterhin für Android verfügbar sein oder nicht? Gut, warten wir mal ab. Ich habe ziemliche Bedenken. Ich finde es nicht gut, dass Microsoft Skype gekauft hat, von dem Grund her. Aber ansonsten muss ich auch sagen, wie gesagt, ich bin kein Microsoft-Hasser, und wenn die mit Skype jetzt was Vernünftiges anfangen, ja, und eben die anderen Plattformen dann nicht benachteiligen sollten, und dann kann man davon ausgehen, dass es Skype noch schneller verbreiten wird, als es schon passiert ist. Was mich tierisch geärgert hat diese Woche, weil wir gerade mit schon über Google gesprochen haben, wo auch wahrscheinlich der Rest der Sendung jetzt darüber oder drauf gehen wird damit. Ne? Die Free Software Foundation, die FSF, die hat gegen Google Mail gehetzt. Das hört sich so komisch an, wie gehetzt. Ja, tatsächlich gehetzt. Und zwar sinnlos und total schädlich auch für die Free Software Foundation selbst. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum ein Unternehmen sowas macht. Free Software Foundation hat sich ja auf die oder auf die Flagge geschrieben, dass sie eben freie Software etwas oder was heißt etwas stärker auf dem Markt etabliert und eben auch ja, sagen wir mal, diesen Gedanken der freien Software verbreitet. Das ist auch sehr wichtig. Das ist eine gute Mission, die da haben. Und deswegen bin ich eigentlich ein großer Fan von der Free Software Foundation. Allerdings nicht, wenn sie in einer E-Mail, die auch persönlich an alle Leute verschickt wurden, die eine Google-Mail-Adresse haben, so also wie ich auch eben, ja, da wird dann in dieser Mail erst einmal, was durchaus nachzuvollziehen ist, auffordert, dass man eben das JavaScript abschalten soll und auch Druck machen soll bei Google, dass eben das JavaScript nicht mehr verwendet wird für Google Mail. JavaScript ist eben proprietär und damit eben keine freie Software. Im Gegenteil, JavaScript ist wirklich, ja, was freie Software anbetrifft, eine relativ schlimme Sache. Von daher kann ich da diesen Teil verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass die FSF hier dann auch anspricht, ich darf das mal zitieren, übersetzen, viele Leute glauben auch oder suggerieren auch, dass man überhaupt gar kein Gmail nutzen soll, weil man die Kontrolle über seine Daten und an seine Privatsphäre verliert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal hat das in dieser Mail überhaupt gar nichts zu suchen. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Schande für die Free Software Foundation. Unterschrieben ist übrigens diese Mail von Matt Lee, Campaigns Manager Free Software Foundation. Und ich muss schon sagen, das ist schädlich, weil da hat sich die FSF erstmal überhaupt gar nicht einzumischen. Ja, sie sollte sich um die freie Software kümmern, das sind sie gut. Aber bitte nicht so den Leuten vorschreiben, und zwar noch grundlos, komme ich gleich nochmal dazu, wegen der Privatsphäre und Datenschutz. Das sollte man vielleicht lieber dann anderen Stellen überlassen. Hier diesen Einwurf, viele Leute glauben auch, dass die FSF zum Beispiel nicht benötigt wird, weil freie Software eh Müll ist, ja, und das glauben sogar sehr viele Leute. Deswegen muss man das aber nicht an jeder Stelle sinnlos positionieren, diese Meinung. Das lässt dann nämlich den Schluss zu, dass es hier den Betreibern oder diesen Leuten, die jetzt diese Kampagne gestartet haben, überhaupt gar nicht darum geht, dass JavaScript nicht frei ist, weil das in Gmail benutzt wird, sondern dass Gmail an sich denen ein Dorn im Auge ist. Und dann ist es äußerst bedenklich und dann ist auch Zeit, dass man sich distanziert davon. Ja. Aber dass die Aussage auch im Grunde komplett falsch ist, ist ja auch ganz klar. Ich meine, irgendwo müssen die Mails liegen, zumindest zwischengespeichert werden. POP3-Server ist ja sowieso nicht mehr zeitgemäß. IMAP, da werden die Nachrichten aber nach wie vor auf dem Server gelassen. Und damit hat man dann eben seine Daten und seine Privatsphäre in die Händen eines anderen Providers gelegt. Und ehrlich gesagt, ich vertraue Google mehr als irgendeinem kleinen Mail-Betreiber, Mail-Server-Betreiber, ja, mit zwei Leuten, die ja dann sogar noch Schwierigkeiten haben, das ist den Mail-Server hier abzusichern nach außen hin, ja, was man ja im Internet sieht, ständig der Fall ist. Ja, schon wird es nicht so viele Spam-Bot-Netzwerke geben. Aber das ist also alles komplett daneben und das habe ich auch im Blogpost deutlich geäußert. Da hat sich dann auch John Sullivan dazu geäußert, der Executive Director von der Free Software Foundation, und hat das probiert nochmal ein bisschen zu relativieren, hat aber eben trotzdem hat gesagt, es ist eben nicht Ziel, dass man aufhört, Gmail komplett zu also aufgehört komplett zu nutzen, sondern oder komplett aufhört zu nutzen, sondern eben, dass eben dieses JavaScript nicht mehr genutzt werden soll. Aber das kam eben in der Mail ganz anders drüber und das sollte er mal vielleicht dann Leuten da ein bisschen auf die Finger kloppen. Ich finde das ziemlich Mist und Gmail ist der beste, mit Abstand der beste Mail-Service, den es gibt, mit oder für Geld oder ohne Geld, das ist vollkommen wurscht. Und wenn die Leute eben nichts Besseres entgegenzusetzen haben, und dann sollten sie lieber mal kleine Brötchen backen. So viel zu dem Thema Gmail. Aber das mit dem JavaScript, gut. JavaScript kann man ganz leicht bei Gmail ausschalten und kann also auf diese HTML-Only-Version umsteigen. Das sind ganz unten bei Gmail, kann man das anklicken und dann nutzt man eben nur noch HTML. So, jetzt bleiben wir gerade bei Google. Ja. Google I.O. war die haben da mal gezeigt, dass wenn man nicht an Paranoia leidet, dass man sich freuen darf auf eine schöne Welt in Zukunft. Ja, ich komme gleich nochmal dazu. Zuerst mal fangen wir mal an mit was ganz Kleinem, Unbedeutendem, ja, zumindest im Vergleich zu dem großen Ganzen, ja, also Google I.O., Google Music Beta ist gestartet in den USA. Und was ist das? Man kann seine Musik hochladen, Cloud-Service, und kann sie dann eben von verschiedenen anderen Rechnern, Computern, Handys, wie zum Beispiel Android, eben anhören. Wunderbar. Das ist genau das, worauf ich drauf gewartet habe, immer. Aber es ist jetzt erstmal nur in den USA gestartet. Ein kleiner Fehlgriff von Google. Warum die das gemacht haben, weiß ich nicht. Rechtliche Probleme kann es nicht sein. Sie haben keinerlei Lizenzen in den USA erworben dafür. Also das spielt keine Rolle, ob sie das jetzt nur in den USA gestartet hätten oder auch weltweit. Daran kann es also nicht liegen. Warum keine Lizenzen? Die brauchen keine Lizenzen, weil sie keine Daten haben. Ja, also es gibt keinen Store momentan. Die Verhandlungen mit den Musikfirmen, was den Store anbetrifft, sind zu keinem Ergebnis gekommen bisher. Und deswegen startet Google Music genau mit dem Dienst, was ich eigentlich auch will. Ich brauche keinen weiteren Shop. Es gibt schon genug Music-Shops und ja, da brauche ich noch einen mehr, ja, wo Google draufsteht. Preise sind sowieso fast überall gleich. Qualität ist eh alle MP3 256 bis 320 Kilobit Sekunde. Kein Store bietet Ogg oder FLAC an, von daher ist mir es vollkommen wurscht, ob es einen neuen gibt oder nicht. Und man kann eben jetzt seine Musik, die man besitzt, hochladen und dort quasi wie auf einer Festplatte speichern. Also im Prinzip ist es so, man hat eine Festplatte im Internet, nur dass es eben mit einer speziellen Software quasi Player für verschiedenste Geräte gibt. Und das ist genau das, was ich suche, was ich haben will. Aber, ja, tja, nur in den USA momentan gestartet. 20.000 Songs kann man damit hochladen. Erstmal, ich hoffe, dass es da noch Möglichkeiten gibt, gegen Geld natürlich das Ganze zu erweitern, dass man da auch noch wesentlich mehr hochladen kann. Angry Birds gibt's im Chrome-Browser und das ist schon fast was, wo die Welt verändert. Ja, Angry Birds, das das Spiel, das bekannt ist von Tablets und Smartphones und Android-Phones und so weiter. Ja. Man glaubt es kaum, es ist jetzt tatsächlich offiziell im Chrome-Browser zu spielen. Die Firma Rovio hat das vorgestellt auf der Keynote. Am zweiten Tag war es, glaube ich, ja, genau. Und das funktioniert wunderbar, das ist super gut. Selbst mit einem mittelstarken Rechner kann man das noch ohne Probleme spielen. Im Chrome-Browser geht man einfach auf den Web-Store und da sucht man nach Angry Birds, wobei momentan ist dort eine riesen Anzeige Angry Birds, dann braucht man nur drauf zu klicken, wird noch wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang das sein. Und dann wird innerhalb von ein paar Sekunden, länger dauert das nicht, na gut, Internetverbindung vorausgesetzt, eben das Spiel installiert und man kann es dann gleich anklicken und kann losspielen. Angry Birds, Wahnsinn, der Hammer, funktioniert super gut, man kann die Grafikauflösung ändern für ganz schwache Computer und es sind spezielle Levels auch vorhanden, ein spezieller Chrome-Abschnitt gibt es sogar, Und man darf sich da auch auf Zukunft auf Erweiterungen freuen. Also wirklich super gut gemacht. Ist eine tolle Geschichte, habe ich noch gleich installiert und habe gleich dann wieder ein paar Stunden Produktivität verloren. Und ja, was soll ich sagen, das wird in den Firmen bestimmt jetzt einen riesen Verlust geben an Arbeitskraft, denn die Leute werden jetzt nur noch an den Rechner hocken und Angry Birds spielen. Tja, ja, ne? Ich darf nur daran erinnern, als mal Google dieses Doodle da gemacht hat mit dem Pac-Man, als sich die Firmen beschwert haben und das angeblich hätte es ein paar Milliarden Dollar gekostet, die Firmen. Ja, jetzt gibt es Angry Birds im Chrome Web Store kostenlos. Habe ich vergessen dazu zu sagen, ja, kostenlos. Boah, das kostet bestimmt wieder ein paar Milliarden. Naja. Und ja, dann langsam, aber sicher, wenn man jetzt Chrome Browser Web Store, ja, also Chrome darf ja nicht mit einem Chrome OS verwechselt werden, aber jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, wo es mir wirklich die Sprache verschlagen hat. Ja. Google hat auf der Keynote am zweiten Tag tatsächlich Chromebooks vorgestellt, also Chrome OS Netbooks, und zwar von der Firma Samsung und von der Firma Acer. Ja, also kurz gesagt, ich bin sprachlos. Das wird mein nächster Rechner sein, das ist auf jeden Fall sicher. Der wird im Juni erscheinen, ich glaube 15. Juni, und zwar USA, einige europäische Länder, darunter auch Deutschland. Und ja, ausnahmsweise, ne, kriegen wir auch mal was zeitgleich, ja. Und da ist natürlich dann auch bei allen diesen Chromebooks eine 3G-Option vorhanden, Option, ja, also dass man UMTS nutzen kann und somit eben mit diesem Chromebook komplett online ist, immer online ist. Das macht Sinn, denn das Chrome OS ist wirklich nur ein Mini-OS sozusagen und man hat nur den Browser als Oberfläche. Natürlich speziell angepasst, klar, man kann damit auch offline arbeiten, aber die Daten werden synchronisiert, die Daten liegen in der Cloud, also die Bilder, die man hochlädt, die man von der SD-Karte speichert, die werden alles privat natürlich in die Cloud abgelegt, seine Musik in der Cloud und so weiter und so weiter. Also alle Daten sind nicht mehr auf dem Computer selbst, sondern in der Cloud. Und das ist eine neue Art von Computernutzung. Selbst Google sagt in dem Werbespot, dass es kein Computer ist mehr, ja, sondern nur noch, das ist das Web, das in einem computerähnlichen Objekt ist. Ja. Und das ist auch gar nicht so weit hergeholt, denn wir haben hier ja, so etwas wie ein Terminal, ein Smart Terminal, aber bei dem eben die Daten woanders liegen. Jetzt sagen die Leute, ja gut, okay, das gab es ja schon mal, dumme Terminals, und die verbinden sich mit dem Server. Nein, so ganz einfach ist es nicht, eben weil die Gegebenheiten hier anders sind. Der 3D-Grafik-Treiber sind natürlich drauf. Man muss sich aber eben da nichts drum kümmern. Man hat sein System, das läuft, und alles weitere ist in der Cloud. Auch die Apps, also die Software, die Anwendungen, die liegen auch im Internet. Und das Teil ist einfach nur das Internet sozusagen in eben einer computerähnlichen Form. Ich finde es sehr, sehr schön. Es wird langfristig die Nutzung von Computern grundlegend verändern. Man muss nichts mehr machen, man kann das Teil einschalten. 8 Sekunden dauert das Ganze, bis es gebootet ist. Ja, wenn man booten überhaupt sagen kann, das System gestartet ist. Es muss ja nicht geladen werden. Ne? Das heißt, egal wie viel man drauf hat, egal welche Applikation man installiert hat und so weiter und so weiter, es wird nicht länger dauern. 8 Sekunden, zack, und dann ist man drin im Internet. Das ist die faszinierende Geschichte. Und da wird natürlich auf jeden Fall empfohlen, diese 3G-Option zu benutzen, sodass man eben von überall her das machen kann. Wenn man zum Beispiel Dokumente schreibt, man hat keine Internetverbindung, dann werden die natürlich gespeichert, lokal, zwischengespeichert auf dem Gerät im Speicher. Und wenn eine Verbindung besteht, wird es automatisch synchronisiert. Also man muss sich da keine Gedanken machen. Auch wenn man keine Verbindung hat, kann man das Gerät benutzen. Aber, und da, das ist klar, und das ist ja auch dann sage ich mal, Erweiterung Richtung Zukunft, ja. Dass man eben das Internet nutzt damit, dass man eben, dass dieses Teil einfach nur eine Verlängerung, ein Zugang ist zum Internet und dass das Internet dann im Prinzip durch die Apps und so weiter so gestaltet ist, dass man eben da ja eine Software als Gefühl hat, dass eine Software läuft, ja. Und sie läuft auch, aber eben hauptsächlich auf den Servern und im Netz. Fantastische Geschichte. Und der Preis genauso fantastisch. $429 sind anvisiert für das Samsung beispielsweise. Der Acer soll noch wesentlich günstiger sein. Kann man bei uns sicherlich auch 429 Euro erwarten. Ja, können wir ja schon immer dieses 1:1 umrechnen. Hat eben dann dieses Wireless Data Option ist da mit drin. Ja. Und es ist fantastisch. Und also das wird sicherlich eine ganze Menge Leute ansprechen, Leute, die keine Lust haben, sich ja hauptsächlich mit den Problemen eines Computers auseinanderzusetzen, aber trotzdem ihr Sachen machen wollen, ihr Fotos verwalten wollen oder mit Bekannten eben in Verbindung treten oder ihr einen Brief schreiben, Dokumente und so weiter und so weiter. Man kann einfach komplett richtig damit arbeiten, das ist ein richtiges Arbeitsgerät, ja, aber ohne wirkliches, ja, sag ich mal, Betriebssystem, so wie man es gewohnt ist. Und es funktioniert. Es ist Wahnsinn, die Demo. Am besten schaut sie euch mal an, die Demo. Also mir hat die wirklich schon, ja, wortwörtlich die Schuhe ausgezogen. Das ist der Hammer. Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Da habe ich auch den Werbespot zu diesem Chromebook verlinkt und ja. Das sind so Sachen, wo ich sage, hier wird wieder die Computergeschichte neu geschrieben. Ja, wir wissen das. Es wurde schon mal gemacht mit diesen Digital Equipment Terminals, um wieder bei dem Vergleich zu bleiben. Ja, als dann eben der Smart Computer eingeführt wurde, wo eben jeder Arbeitsplatz dann mit einem richtigen Computer ausgestattet ist, das war natürlich das Nonplusultra. Warum jetzt wieder zurück? Es ist kein Schritt zurück, nur es wird eben wiederum das Problem gelöst, dass man immer schnellere Rechner braucht, um quasi Aufgaben zu erledigen, die man noch ein, zwei Jahre vorher mit einem viel, viel schwächeren Rechner erledigt hat. Der Aufrüstungswahn, sage ich mal, wird damit auch irgendwo ein Stück weit eingedämmt werden. Ja. Wenn man die Computer nicht mal hochzüchten muss, die man eben hat und trotzdem alles damit machen kann, dann ja, ist das schon eine interessante Geschichte. Das vermindert auch die Müllbelastung, ja, schon die Umwelt dadurch, ja, auch der Stromverbrauch. Ja. Wenn ich eine Mördermaschine habe, dann braucht die auch Mörderstrom. Ja. Stehen die Mördermaschinen aber quasi in ein Rechenzentrum, ja, ist es wesentlich konzentrierter und effektiver. Ja? Ich sage immer nur auch die Virtualisierung, ja, als Beispiel. Wenn ich einen Rechner laufen habe, sagen wir mal einen Server, es ist zwar jetzt rein theoretisch das Beispiel, aber wenn ich jetzt einen Server laufen habe und der verbraucht 500 Watt, ja, weil er halt richtig Power hat und viel Terminals bedient, dann verbraucht er trotzdem noch weniger, als wenn ich hier wenn der zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, 100 Terminals, ach, vielleicht, ja doch, bleiben wir mal bei 100, ja, ich könnte es auch mit 10 machen, dann wird es schon eindrucksvoll genug sein, aber wenn wir jetzt mit 100 Terminals und jedes Terminal verbraucht dann, ja, sagen wir mal, Laptop-Größe 50 Watt etwa, ja, da sind wir bei 5000 Watt, ja, und bei 100 Terminals eben, na, das sind wir, 5000 Watt, sagt man, oh Wahnsinn, das ist ja irre viel. So, jetzt hätte man aber einen Normalrechner, so, ja, mit, wo richtig gut ausgerüstet ist, ja, kommt man mal locker auf so 140 Watt. Ja. Jetzt sind wir bei 14.000 Watt. Das ist also, man hat da einiges gespart an Stromverbrauch, ja, auch wenn man dann den Server mit den 500 Watt wieder dazu rechnet. Also es ist halt effektiver, wenn man einen großen Server hat und die Leute greifen dann eben drauf zu. Diese Server, die laufen eben dann, das sind ja diese Cloud-Server, wenn man dann so will, ja, Das sind natürlich riesengroße Anlagen, das ist nicht ein Server, das sind riesen Netzwerke, aber letztendlich können die Leute mit Geräten drauf zugreifen und vernünftig arbeiten, ohne dass diese total überzüchtet sind und dann eben viel Strom brauchen, auch viel Geld kosten, ja. Und das sieht man ja auch dann letztendlich, dass diese Chromebooks günstiger sind, als wenn man jetzt einen Vollpreis-PC kaufen würde. Und trotzdem kann man das als Arbeitsgerät wunderbar nutzen, weil eben das Wichtigste die Internetverbindung ist und sonst nichts. Also die Zukunft hat mal wieder an die Tür geklopft. Jetzt müssen wir sie hereinlassen oder nicht. Das wird sich dann zeigen. Ja, das wird sich noch entscheiden über die nächsten Jahre, wie die Leute das Chromebook oder so das System Chromebook aufnehmen. Ich bin sicher, Google ist nicht der Einzige, der das jetzt hier macht. Langfristig werden da sicher schon noch andere Firmen auf den Plan treten. Ich denke, Microsoft wird auch sicherlich irgendwann mal die Idee haben nach einem Cloud OS. Ja. Und ja, das Skurrilste an der Sache oder das, was man den Leuten eben wirklich einfach erstmal noch beibringen muss oder aufklären muss, die Leute, ist, dass eben die Daten nicht mehr auf dem Computer liegen, sondern eben im Internet. Und das ist eben nicht nur negativ zu sehen, sondern durchaus auch positiv. Leute, die jetzt sagen wir mal, sehr versiert sind, für die steht sich das als wirklich als graus da, ja, die Daten abzugeben, keine Kontrolle mehr darüber zu haben, angeblich, ja. Aber jetzt bringen wir das mal auf den Punkt, wo die Otto-Normalverbraucher, der sich kaum mit Computern auskennt, aber eben seine Bildchen von der Kamera draufladen will und angucken will, oder der vielleicht mal einen Brief schreiben will oder mal eine E-Mail und so weiter und so weiter. Wo sind denn da die Probleme? Da gibt es ja in dem Sinne gar keine Probleme. Wo sind die Daten denn sicherer? Bei jemand, der eben am Rechner nicht mal ein Passwort, eine Passwortabfrage drauf hat vornherein, und das haben sehr, sehr viele nicht, weil es einfach zu umständlich ist und weil er das auch nicht versteht, was das eigentlich soll, ja, und dann eben die ganzen Daten auf die Platte knallt, ja, alles da drauf lässt und ja, dann eben das System komplett ungesichert irgendwie noch rumstehen lässt, ja. Und das ist nicht weit hergeholt. Mag zwar sein, dass die Leute, die jetzt hier diesen Podcast überhaupt hören, ja, die überhaupt, sag ich mal, geschafft haben, den Podcast anzuklicken, ja, wissen, was das ist, ein Podcast, und das runterzuladen und so. Das mag zwar sein, dass die das vielleicht hier generell anders sehen, aber man muss sich eben vorstellen, dass ein Großteil der Leute, die eben Computer benutzen, gerade mal wissen, wie sie einen Computer einschalten, wie sie vielleicht die Speicherkarte reinstecken, dann, dass die Bilder dann automatisch übertragen werden und sich die anklicken und angucken. Es ist nun mal so, ja. Und diese Leute, die brauchen kein Fort-Knox-System, sondern die brauchen ein einfaches, funktionierendes System. Und die Daten sind, und das sage ich ganz klar, in der Cloud dann sicherer, als sie bei sich daheim auf dem Rechner. Wenn nämlich der Rechner lokaler Zugriff kriegt oder die Daten zum Beispiel verloren gehen oder jemand geht an den Rechner eben oder der Rechner wird mal wieder mit einem Virus infiziert oder mit einem Trojaner, ja, weil man ja wieder mal hier irgendwie ja, einen USB-Stick genutzt. Ach Gott, ich verzähle mich da zu viel. Es ist einfach so, dass die Leute, die eben gar nicht wissen, wie sie ihren Computer sichern können, dass bei denen die Daten nicht so sicher aufgehoben sind, wie zum Beispiel bei so Unternehmen wie Google oder Microsoft, die eben einen Cloud-Service anbieten. Ja. Dort sind die Daten, aber dort sind die einigermaßen geschützt, einigermaßen gesichert, gegen Fremdzugriffen. Ganz im Gegensatz zu den Daten, die lokal auf dem Rechner liegen, die eben nämlich beim Großteil der Leute eben überhaupt nicht gesichert sind, aber noch nicht mal durch ein Passwort beim Login, wobei wir ja sowieso wissen, dass das keine richtige Sicherung ist, ja. Wenn jemand an die Daten ran will, Linux-CD reinlegen und da ist man an den Daten dran, an den Bildern, an den Dokumenten, an den Briefen, zack. Das ist eben nun mal so. Die Leute wissen das nicht, die wollen das auch nicht wissen, weil sie auch das nicht teilweise nicht als das Problem sehen. Wo das Problem liegt, ist natürlich hier, und da habe ich Angst davor, dass solche Kampagnen wie die FSF da anstrebt, ja, die werden sicherlich auch ganz groß gegen die Cloud-Pauke hauen, wobei, wie gesagt, das die, finde ich, überhaupt gar nichts angeht. Aber die schüren dann quasi Ängste in den Leuten, die eigentlich gar nicht vorhanden waren vorher. Unter dem Motto, ja, legt eure Daten nicht in die Cloud, da sind sie nicht sicher. Und im Umkehrschluss soll das da heißen, also wenn die Daten bei euch sind, sind die sicherer, was natürlich vollkommen lächerlich ist, ja, wenn man eben das bei Otto Normalverbraucher sieht und nicht bei den Computerfreaks, die ja, die vielleicht ihre Daten teilweise verschlüsselt haben, die eine schwierige Abfrage drin haben, Passwörter, an die man sich kaum noch erinnern kann und so weiter und so weiter. Das ist, hat alles Sinn, das ist alles richtig, nur das ist nicht der Sicherheitsstandard, den ein normaler Benutzer bereit ist, überhaupt in Erwägung zu ziehen. Denn wenn er hier drei Passwörter eingeben muss, die Daten entschlüsseln muss, nur um sich mit seinen Bekannten vielleicht was weiß ich, irgendwas, ein Bildchen anzugucken, ja, dann kann ich euch sagen, das wird nicht passieren. Der wird das dann unverschlüsselt, ohne Passwort, ohne alles, wird das einfach so ablegen und der Nächste, der eben Zugriff auf den Rechner hat durch ein Virus, weil da auch nicht kontrolliert wird und so, ja, der hat es dann. Also ich kenne da Beispiele aus meinem privaten Umfeld, wo mehr Viren auf dem Rechner waren als alles sonstige, aber trotzdem eben ganz normal reingegangen wurde, auch ein Trojaner war drauf und da wurde eben auch die Bankverbindung eingegeben und PIN und so weiter und wurden auch Homebanking drüber gemacht. Die Leute haben da einfach keinerlei Bezug zu sowas. Und dann könnte man zwar eine Aufklärungskampagne starten und sagen, wie schlimm das alles ist, oder man sagt dann einfach, zumindest in dem Falle, ich gebe euch ein Gerät, da gibt's kein Trojaner, da gibt's kein Virus, kann es auch nicht geben, weil es da einfach kein grundlegendes System also gibt, wo auf einer Systemebene angesprochen werden kann. Und die Daten sind eben nicht bei euch auf dem Computer, der vielleicht geklaut werden kann, wo vielleicht auch ein Bekannter dann Zugriff hat, sondern die Daten sind bei uns. Und die Daten sind bei uns gesichert. So, fertig. Und dann sagt der Benutzer, genial, möchte ich haben. Ja. Oder er sagt eben, nö, das ist ja Google. Da habe ich im Fernsehen darüber gelesen, dass die ja so schlimm sind. Und dann wird's nichts. Nun ja. Okay, also, das war's dann schon wieder hier für diese Woche mit der Rios Wochensicht. Hier, wo ist das Outro? Hier ist es. Und ja, ich freue mich jetzt schon. Hier jetzt noch den Uncast, ja, und dann, whoops, geht's ab. Raus in die Sonne. Ja, wie sieht's wieder aus? Ausreichend. Aber die Sonne ist ja da gar nicht das Wichtigste dran, ne? Okay, also dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende noch, Restwochenende. Bleibt gesund, eine schöne Woche. Und ja, haha, hätte ich fast vergessen. Achtung, ne? Nächste Woche, die Rios Wochensicht am Montag. Montag, ja, ganz wichtig, Montag, 13 Uhr, gibt es diese Wochensicht dann, denn ich habe das Ganze verlegt. Ja, also. Jetzt auch nochmal reinschreiben. Die Wochensicht ab sofort montags, ab 23.05. montags, 13 Uhr. Und ja, dann brauche ich nämlich nicht mehr sonntags, ja, hier jetzt so warten drauf, bis endlich der Podcast rum ist. Vielleicht geht es euch ja auch so. Also bis dann. Tschüss.